Sie müssen warten. Es ist noch zu früh. Im Augenblick ist es ein klinischer Fall. Ich muss Sie um Verständnis bitten. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht viel. Was für Glücksspion und Füße etwas gönnen von uns, das sei mir selbst zu lang, das erweckt wir können sein. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht viel. Ich bin Fischer auf der Insel Abaco. Ich habe sie alle nur einmal gesehen. Fischfrau Nöschmitzund, ich schätze euch unendlich begrüßt sein. Und solch Seltapper, Schluss, sich geht Hauptmann sehr es. Wenn Draht, wie man setzt nachwirk, Wicht ruft man Hauptgeck fest. Es schließt wo all herbei, sind schwer, spät, Griff, Herz, es. Es war eine ganze Familie. Sie waren fröhlich. Man sah es ihnen an, dass sie herrliche Ferien verbringen. Das lag so in ihrer ganzen Art. Recht mit ich in das Sein nach nicht und das und sie von des, das so ist, sich so sein, des nicht ein in Zug. Ist das mit dem, die zu mir sein, sich zu der, der das, sich das nehmen, es als kurz nicht so und den nicht, der... Es war ein wunderschönes Schiff, ein Windjammer. Vorne waren zwei Klüber, das Steuer war zwischen den Masten. Sie holten Verpflegung bei uns auf der Insel. Da ließen sie auch ihren Wagen zurück. Weiten Ausnahme, Tillmann, niemand fiene mit Ehe, Fromage lockt, denken oder nicht. Doch, was? Wir sprachen gern jenseits noch, seit das Leute Vater vorab. Ist, kommt, gegen, gestreichelt. Jedes Meer niemals nur, wenn Wesen lockt, bröckelnd jemand winkt zuerst. Jung je genug. Alle, es, Citron, Chinese, Hände, weiß wie mir. Ich bin der Ortsvorsteher von Abaco. Ich habe dem Mann abgeraten, ein Schiff zu kaufen. Er wollte ein Jahr auf den Bahamas mitten in den Tropen verbringen. Ich sagte zu ihm, eins nach dem anderen. Nicht, wenn können, dass das etwas oder ein und mir. Nur, welches anders floh, das sagte nicht nach. Vielleicht. Und das für Worte war noch, dass das sein nach anders das für ist. Wenn ich das oder es gewesen von Worte zu dann dies für Satz auf nicht weiß nicht. Das ist so ungewiss, sagte ich zu dem Mister. Es ist vielleicht besser, wenn Sie zuerst mal ein Schiff mieten. Machen Sie eine kleine Kreuzfahrt. Das Leben ist in den Truppen nicht so romantisch, wie sich das manche vorstellen. Das, was weiß, ist, die sich niemals mit... Vater sagte, er weggehen. Nicht anders so ist. Noch... Wem was das alles nur etwas, das er ist dies. Mit einem Beistehen liegen statt auf alle immer. Diese ist es noch nur. In erst das A und... Nur. Ich sagte zu ihm, Sie können sich später entschließen. Sie holten sich einen Captain mit. Wenn ich mich recht entsinne, Sie waren zu siebt, als Sie hier wegfuhren. Vielleicht später, Herr Inspektor. Ich habe nicht viel Hoffnung. Denn wenn wer über was weiß, dann auch wem anders als ihm. Ich, dieses in den, indes jene, das von zum so doch bald. Ich weiß nicht, was das alles war, was jetzt ist. Der aus abends die Kissen im Bett waren, vielleicht schon Wasser oder Blut, sich immer lassen. Es gibt immer etwas, was hier noch nicht vorkam, aber vorkommt. Schon nicht mehr. Etwas noch nicht ist, jetzt ehe etwas anderes ist. Doch ich schreie nicht. Davon, weg und hinzu oder fort bei dem über Wasser. Ich bin Arzt im Mercy Hospital in Miami. Nein, Herr Inspektor, das Mädchen ist nicht vernehmungsfähig. Sie müssen warten. Vielleicht, dass das nicht das ist. Nein, niemals, kein. Nicht doch, auch nicht, nicht. Irgendwie, irgendjemanden, irgendetwas. Ehe es war unter diesen, von diesen, diese, die. Sagen zu können, es ist nur wirklich. Außer der Kleinen waren noch zwei andere Kinder an Bord. Ein kleines Mädchen und ein Junge, der älter war. Der Junge hatte ein Gewehr mit. Als sie losfuhren, rief er, damit werde ich Haie schießen. Sie muss lange im Wasser gewesen sein. Sehen Sie, die Haut, die Lippen, die Haare. Es ist schrecklich, nirgendwo zu sein, immer nur zu treiben. Sehr drollig gehalten, haften Skala, lückenhaft. Mir Prügel. Wenn man fragt, nur Geräusche, der aus abends die Kissen im Bett waren, vielleicht schon Wasser oder Blut sich immer lassen. Es gibt immer etwas, was hier noch nicht vorkam, aber vorkommt. Schon nicht mehr, jetzt noch nicht ist, jetzt ehe etwas anderes ist, doch ich schreie nicht. Als ich die Bluebell kaufte, ließ ich sie komplett überholen. Im Großmast war ein Stück faules Holz, der Schaden war nur geringfügig. Es bestand keine Notwendigkeit, den Mast zu ersetzen. Nur das Stück fauler Holz wurde ersetzt. Das war alles. Die Bluebell war all die Jahre ein begehrtes Schiff. Keine zarte Nippfigur. Aufgehalten im Wasser. Je ferner, je zweckloser, je winziger, je ärmer, je unsichtbarer, je leerer, je weniger, je mehr nur mehr ist, eine nicht zählbare Menge, so weit als gewünscht, fortzusetzen, ohne Gedanken. Hier und fort und manchmal und immer und jetzt und vielleicht und nie und doch und nah und fern und spät und gleich und sicher und fast und ganz natürlich, selbstverständlich und dann und wann sichtbar. Wie der kleine Käfer auf der Fensterbank, wenn wir im Zimmer. Unsichtbar. Nur so. Ob. Julian Harvey war der Captain der Bluebell. Er hat all die Kreuzfahrten mit seiner Frau Mary Dean unternommen. Unter seiner Hand ist die Bluebell wie ein Spielzeug gegangen. Unter seiner Hand ist die Bluebell wie ein Spielzeug gegangen. Im Meridin sagte mir, sie hätten noch eine Kreuzfahrt für eine andere Touristengruppe arrangiert. Sie wollten vor Weihnachten zurück sein. Mit dem Harvey wollte mir von den Bahamas Vollzeug und illustrierte Zeitungen mitbringen. Ich verstehe das alles nicht. Fangen doch an aufzubewahren, in Schwachschlag, auf Schieffläche, aus Wasser wollüstig. Angefangen aufbewahren werden in die Ab. Schwachen Handschlag, flach auf alle die schiefgestellte Fläche. ganz aus grünem Wasser, die so wollüstig lautlos aufbewahrt sein werden. Nur in allen diesen schwächer werdenden Handschlägen unmerklich flach und auf alle diese beweglich schief hingestellten weiten Flächen, die ganz und gar aus vollständig grünem Wasser sind und die nun so unendlich wollüstig, aber lautlos hier aufbewahrt wollen sein werden. Und nur noch in wirklich allen, nur diesen immer schwächer spürbar werdenden Handwellenschlägen, fast unmerklich und flach, zärtlich und hoffend auf endlich alle immer, diese sanft beweglich und schief vor mich hingestellten, unübersehbar weiten gebogenen Flächenspiegel, die nun ganz und gar aus schwerem, vollständig graugrünem Wasser gemacht sind. Ich bin erster wachhabender Offizier auf dem griechischen Frachtschiff Captain Theo. Wir hatten eine Ladung Wein für Miami an Bord. Am Morgen zum Donnerstag befanden wir uns auf der Höhe der Bahamas. Ich beobachtete das Fahrwasser und sah plötzlich etwas auf der Wasseroberfläche. Ich war geblendet, weil die Sonne eben aus dem Wasser kam. Zuerst glaubte ich, es sei der Schwimmer eines Fischernetzes. Dann sah ich, dass es ein kleines weißes Floß war. Schon ein Stuhl ist in einem anderen Land etwas anderes. Komisch hinter Linie sehen, was gewesen ist. Seegras auf dem Horizont. Wozu ganz tief? Schwirrt mit vielleicht. Schöne Sandalen der Echsen. Gelber Strohhut meines Vaters. Sehnsucht, auf der Seite zu liegen, statt auf dem Rücken und irgendwas berühren. Meine Hauptglieder, Arme, Beine, Brust, Schulter, Hüften. Abwechselnd an der Luft. Auf dem Floß lag das Mädchen. Seine Haut war total verbrannt. Sein Haar gebleicht. Die Lippen waren aufgeplatzt. Wir fischten sie raus. Sie atmete kaum noch. Auf dem Floß lag das Mädchen. Seine Haut war total verbrannt. Sein Haar gebleicht, die Lippen waren aufgeplatzt. Wir fischten sie raus. Sie atmete kaum noch. Ohne Bewegung. Keine Rückkehr der Schiffe, weder abends noch in den Ferien. Das weiß schon jedes Tierchen und trennt sich nicht gern. Auch ein kleiner Hund, den wir hatten, braun und jung und ein Gesicht wie ein Fuchs, das so schnell alt wurde und klug und breit. Sie liegen wie ich da, flach und lautlos wie der Teppich zu Hause. Und das viele Wasser tritt auf uns zuerst und dann endlich zuletzt. Captain Koutsedontis fragte sie nach ihrem Namen, nach ihren Eltern. Wir wollten einen Funkspruch durchgeben. Das Mädchen antwortete auf keine der Fragen. Aber sie sprach unentwegt. Nicht vergessen zu vergessen. Zu vergessen, dass ich war. Schöne Dehnungen. Diele, Ried, Biest, Fliehen. Nicht mehr fliehen, aus dem Schlaf geweckt, machte, dass ich fortkam. Der Vogel lockt, kann nicht jeden Laut bezeichnen. Es müssen auch noch Schüsse fallen, ehe die Nacht brummt. Fang doch nicht an. Nicht schlagen, nicht schießen, nicht das Licht ausmachen, nicht das Schiff umwerfen, nicht die Tür zu schlagen. Nicht weggehen, nicht mehr. Nichts unter anderem, was etwas anderes wäre. Ich habe noch 13 Stunden. Doch es ist ja auch immer genug zu tun. Jeder Teil des Körpers friert. Und da ist ein Tropfen Milch. Ein toter Chinese ist auch noch da. Sie können jetzt keine Fragen stellen. Wir müssen abwarten. Das Mädchen war mindestens 3 Tage und die Nächte dazu auf dem Floß. Wir wunderten uns alle, wie sie überlebt haben konnte. Wir brachten sie sofort ins Mercy Hospital in Miami. Ich kenne sie kaum wieder, aber es ist Terry Jo Dupereau. Sie ist meine Schülerin in Green Bay City. Als sie aus Wisconsin wegfuhr, habe ich ihr Bücher mitgegeben. Sie mochte Alice im Wunderland. Sie liebte das Fantastische. Den Jammerwoch hatte sie auswendig gelernt, dieses Gedicht mit den unsinnigen Worten. Aber so war die ganze Familie. Terry Jo sagte zu mir, ins Wunderland fahre ich jetzt hin und ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Sitzen, stehen, liegen, schreiben, schwimmen, denken, lieben, wie er sagte. Jammer, schade, Klecksen. Vorangehen. Jammerwoch. Felsenhöhle. Im Teich Fische, aber einen Onkel in Manhattan. Etwas Öl auf der Hand. Doch am Morgen vorher vielleicht im Schwimmen 20 Punkte. Und in den Händen noch etwas. Die Puppen hinten im Zimmer, die Männer vor der Tür, die vergessenen Briefe im Kasten, die Aufgaben gemacht. Nahrung dadurch, dass er... Fall schnell! Ich bin Matrose auf dem amerikanischen Tankschiff Gulf Lion. Wir befahren die Nordwestroute der Providence von Florida nach Puerto Rico. Am Morgen zum Donnerstag sichteten wir ein Rettungsboot. Ein Mann war in dem Boot. Er schrie uns von unten zu, dass er ein Kind bei sich hätte. Fast milder Nachmittag. Im September. Wenn der kleine rote Austin... Papa hatte einen Freund, der sagte zu mir, hör zu und dann sieh dir das Zeichen an, das ich hinmale und denk dir einen Laut und sprich ihn aus. Und er malte ein A und ich dachte an ein U und sagte dann U. Und ich fürchtete das A und er das U, das ich sagte. Und mein Papa, der sich nicht fürchtete, schimpfte mit mir. Der Kommandant fragte den Mann, ob das Kind die Kraft hätte, allein an Bord zu kommen. Der Mann schrie, nein, das Mädchen ist tot. Ein tapferer Soldat. Wer und was für einer? Was tut er? Kühn wie vor den Feind. Wohin? Und die Mutter... Wer erkannte? Was tat sie an den triefenden Kleidern? Wir haben ihm einen Korb runtergelassen. Er hat das Kind reingeworfen. Dann ist er die Leiter raufgeklettert. Ein Arm des Mädchens schlug gegen den Korb. Als wir es raufzogen, rieb der Arm an der Bordwand entlang. Als der Korb raufkam, habe ich den kleinen Arm genommen und in den Korb reingetan. Es fehlt ein lebendes Wesen. Ich habe sie alle gezählt. Bis eins fehlte, das nicht fehlte, bis ich zählte und es nicht mehr fand. Der Arm war zart und er war noch warm. Aber das war von der Sonne. Wir haben sie ins Krankenrevier gebracht. Aber es war zu spät. Zuerst war alles ganz unklar, aber dann fing er an zu erzählen. Wir hatten ihm ein Glas Whisky gegeben. Das trank er in einem Zug aus. Dann lachte er und sagte, die Göre ist tot. Das Mädchen war tot. Harvey sagte, er hätte die künstliche Atmung versucht. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Doch, es ist Rien Dupereau. Ich kann sie genau identifizieren. Sie ist die jüngere Schwester. Niemand vernimmt etwas, doch ich spreche oder höre, was vor sich geht, nur vor sich. Was schon verstummt, ist nur die Ferne, nicht diese Nachbarschaft, die mit mir geht. Aber ich werde hier ja getan, wie hier alles getan wird und nichts tut es. Brillig war die schlichte Toven, wirrten und wimmelten in Waben. Ich finde, man sieht es der See an, dass sie Harvey längst verschluckt hat. Wenn ich überhaupt hier herauskommen will? Und alle mümsige Burggoven, die Momen Rät ausgraben, so keine Hand, kein Bein, kein Arm, kein Rücken, dahinter dieses kleine, unruhige, bewahre doch vor Jammerwoch, dass ich nicht lache, Bandeschnätzchen, weit und breit er an zu denken fing. Nichts auf dem Tisch, nimm's weg, ein burbelnd Ungeheuer. Ich bin Kommandant der Gelfleien. Der Mann sagte mir, er sei Julian Harvey, der Captain eines Segelschiffs. Er sah so aus, als wäre es ihm Schnuppe, tot oder lebendig zu sein. Er war wie eine Muschel. Kein Wort. Wenn einer nicht mehr da ist oder jemand oder... Ich bin längst dahinter, dass gar nichts los ist, alles wahr. Auch Weihnachten war morgen und sehr schön, sehr fein. Selbst die kleinen Bewegungen eines Arms gehen unter davon durch Tulgenwald. Mit wie verkam dasselbe? Ausgebreitet daliegen. Nicht drüber hinwegsehen. Ein Teppich, ein Platz, ein Blatt. Ein Tropfen Milch und ein toter Chinese. Etwas auf dem Tisch. Nichts auf dem Tisch. Nimm das etwas, nimm das Nichts doch weg, damit ich weiß, ob... meine Augen zu sind oder auf, denn ich weiß es schon nicht mehr. Was weiß ich? Weiß. Vielleicht kommt nur noch eine Winzigkeit. Dasselbe, das dasselbe ist. Wie ein Luftzug. Das Salz, der Kork, ein Stückchen Holz, der bitterböse Friedrich. Dünnes, unsichtbares Haar im Wasser. Von Papa, von Mama, von Brian, von Rien, von Meridin, von Jonathan im Walfisch. Hin und her und drüber, immerzu. Schwapp, schwapp. Sie wollten zu den Bahamas. Harvey sagte mir, es sei eine Familie Dupereau aus Wisconsin. Sie wollten Ferien machen. Terry Jo war eine gute Schülerin. Ich konnte sie für ein paar Wochen beurlauben. Die Bluebell war in Ordnung. Das mit dem Mast hatte nichts zu sagen. Ich sehe sie noch wegfahren. Eine richtige Feriengesellschaft. Nicht nur dies, auch das. Vaters Vater schrieb viel, das steckte an. Manchmal schrieb die ganze Familie. Ich beschrieb ihn für mich. In die toten Augen sehen, auf den stillen Mund. Er sammelte Magdeburgensia, schwärmte für Topografien, verzeichnete seine Lokale, liebte Rubriken, heftete unaufhörlich ab, stapelte Plakate, sortierte Lektüre, legte ein Lexikon ganz seltener Worte an, reklamierte Bestellungen, verwahrte in Kapseln, zeichnete Schemata, entwarf Reiserouten, stoppte Reaktionen Harveys, monierte Lieferungen, verspätete sich niemals, präparierte Fälle, stopfte Tiere aus, hob Rindenstücke auf, wunderte sich niemals über fremde Schritte auf der Diele, trug 5 Ringe, fuhr einen schwarzen, hohen Citroën, lernte nie jemanden kennen. Wen er kennenlernte, kannte er immer schon von früher. Ein entsetzlicher Kenner. Arthur Dubereau kannte Harvey vom Fischen. Harvey hatte seinen Urlaub in Wisconsin verbracht. Er kam nach Green Bay City, um seine neuen Angelgeräte auszuprobieren. Sie lernten sich per Zufall kennen, aber dann waren sie tagelang zusammen, als wären sie die dicksten Freunde. Ich bin James Boother. Harvey ist seit langen Jahren mit mir befreundet. Ich lernte ihn im Krieg kennen. Später ist Harvey in Korea gewesen. Er war Colonel bei der Air Force. Fast in jedem Urlaub kam Harvey nach Green Bay. Oder er traf sich mit Arthur irgendwo am See. Ich erinnere mich, dass sie zusammen bis nach Kanada reisten. Einmal im Jahr. Mit Vater zum Essen in Frankreich. Nahm niemanden von uns mit. Aß dann immer in Montbar bei Anton Berlin Terrien. Aß dort natürlich ein Menü Gastronomique. La truite farcie caprice du buffon, la plateau de fromage assorti, la glace de jour, la pâtisserie fine, la corbeille de fruits und côte de nuit. Ich kenne solche Worte genau, seit nichts mehr da ist. Auch die Worte mit da, gegen die Harvey so viel hatte, was keiner begriff. Daheim, dazu, darüber, darunter, damit, davon, darum, dahin, dagegen ist nichts zu machen, dass man niemals genau weiß, was man eigentlich weiß. Als wir Harvey mit dem toten Mädchen gefunden hatten, nahm ich ihn mit runter in die Kajüte. Er sah ganz verstört aus. Ich brachte zuerst kein Wort aus ihm raus. Harvey war ein harter Bursche. Er konnte schon was vertragen. Harvey war ein harter Bursche. Er konnte schon was vertragen. Mein erster Eindruck war, dass er ein kalter Typ sei. Er sah so aus, als hätte er sich vollkommen in der Gewalt. Alles, was ich weiß, ist vorüber. Und was noch nicht ist, ist ganz gleich. Und was wird, ist weniger als ist, fast nichts mehr. Und unsichtbar wie die winzigen Fische, die nicht aufzuhalten sind und die zahllos durch die Finger gehen, ohne anzustoßen und ohne, dass ich sie spüre. Wie ich auch hier nicht gespürt werde und schon ganz glatt bin. Einfach unmerklich. Nur noch dünne Haut ohne Schuppen. Vermutlich eine Nacht lang. Er hatte eine raue Schale, aber der Kern war weich. Julian war ein wunderbarer Junge. Obwohl das Leben ihn hart angepackt hat, ist er immer ein prima Kerl geblieben. Ich kenne Mr. Harvey nur vom Hörensagen. Aber soviel ich weiß, er passte nicht zur Familie Dupereau. Von was sprechen? An was denken? Dupereau ist ein hugenottischer Name. Denken geschieht, ohne dass man es nötig hat zu sprechen. Vaters Vater Magdeburger. Es genügt jetzt, stumm zu sein wie Sie. In Magdeburg gab es eine französische Kolonie. Magdeburg liegt in Deutschland. Welcher einst Magdeburg sah, dem, der es nie sah, er las uns oft vor aus. Berghausers Magdeburg und die umliegende Gegend mit einem Grundriss und einer Ansicht der Stadt von der Mittagsseite. Wir bevorzugten das Fantastische. Das Nicht-Fantastische schien uns unglaubwürdig. Vater nahm stets darauf Rücksicht. Die ganze Familie Dupereau war so. Vielleicht sahen sie in den Tropen so etwas wie ein Paradies. Wie ein Paradies. Als sie von unserer Insel wegfuhren, sagte das Mädchen etwas zu mir, was ich nicht verstand. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe sie seither nicht wiedergesehen. Sie müssen Geduld haben, Herr Inspektor. Jede Störung könnte gefährlich sein. Lassen Sie sie reden. Ich habe Worte, die ich nicht kenne, die mich nichts angehen, die mich in Ruhe lassen, die nicht da bleiben, die gleich fort sind, die nichts mitnehmen. Vater liebte sie. Harvey wollte nichts davon hören. Er tobte bei solchen Worten. Das Rote Horn ist die Spitze einer Elbinsel. Mutter sagte, Harveys Lebensform ist der Verkehr. Er ist nie zur Ruhe gekommen, glauben Sie mir. Er hatte es nicht leicht. Als er mit uns ein bisschen warm geworden war, erzählte er uns seine Geschichte. Wo was los war in der Welt, da war Harvey dabei. Er hatte eine Menge durchgemacht. Nicht nur diese Sache mit der Bluebell. Er war sowas wie ein Nationalheld. Mit den Frauen, das stimmt schon. Aber man muss verstehen, dass solche Männer wie Julian immer Erfolg bei Frauen haben. Es ist schon etwas komisch, aber Mary Dean war wirklich seine sechste Frau. Der Verkehr ist eine Lebensform. Manches denke ich jetzt nicht mehr, weil es nichts zum Sprechen ist. Ohne Satz, Wort, Ton. Mit besonderer Rücksicht auf die Schwierigkeiten. Niemals irgendetwas anderes. Sehen, rufen, sprechen, schreien. Ist nicht daran denken, dass ich nichts anderes bin. Ich war Harveys zweite Frau. Freunde sagten zu mir, dass ich Glück habe, noch am Leben zu sein. Das begreife ich nicht. Ich bin mit Harvey verheiratet gewesen. Er war damals bei der Air Force. Er war schön und intelligent. Er verbrachte seine Zeit damit, sein Gewicht zu überwachen und Sport zu treiben. Manchmal saßen Harvey und Mutter im Zimmer und sprachen von Whitman. Abwechselnd. Wenn der eine aufhörte, fing der andere an. Wir sind zwei Fische, die einzig im Meer schwimmen. Strom und Sonnenuntergang und muschelzackige Wellen der Flut. Ragt auf, hohe Masten Manhattans. Ragt auf, schöne Hügel von Brooklyn. Nicht allein auf dich fallen die finsteren Flecken. Die Finsternis warf ihre Flecken auch auf mich. Wenn es weiterging, hörten wir alle zu. Halte die Worte nicht fest, dass es nicht wahr ist, was war. Morgen war es schon nicht mehr, dass die gelben Inseln, auf denen wir in der Sonne lagen, plötzlich verlassen wurden. Wie damals, als Harvey mich auf einmal nach Hause brachte und mich ganz ruhig nach der Gartentür an die Wand drückte und seine Knie an meine Knie hielt und eine Hand unter die Jacke schob und auf die Brust legte und die andere Hand zufällig in meinem Schoß hielt, bis ich mich nicht mehr vor ihm fürchtete. Sie hatten es alle eilig. Wie damals, als er zu Hause schimpfte und sagte, ich wäre verlogen und träumte widerwärtiges Zeug. Ich war schon von Harvey geschieden, als mir Dinge zu Ohren kamen, die ich zuerst nicht glauben wollte. Damals war er mit Joan verheiratet. Harvey hatte einen Autounfall gehabt. Joan war dabei ums Leben gekommen. Man wollte ihm am Zeug flicken. Aber Harvey konnte Joan nicht retten. Der Wagen war in einen Sumpf gestürzt. Harvey war immer hilfsbereit. Er war in der ganzen Armee beliebt. Als Joan bei dem Autounfall ums Leben kam, hatten seine Offiziere für ihn ausgesagt. Damals waren die Zeitungen voll von diesem Unfall. Aber irgendetwas hatte nicht gestimmt. Ein Sachverständiger bezweifelte, dass Harvey sich aus dieser Lage hatte retten können. Das Gericht schlug die Aussage in den Wind. Aber es hätte doch sein können, dass es so war wie an der Hauswand, wie ich es sagte, wie es niemand hören wollte, besonders Mutter nicht, nicht mehr als Vater. Ich weiß nicht, warum nicht. Ihr Mund war oft sehr rot und scharf geschnitten, liebte Bier und das Wort Bismarck. Aber es gab Tage, da hatte er keinen Rand mehr, vor lauter Erfahrung, wie Mary Dean dann zu Vater sagte. Er sprach von der weichen, schuldigen Linie des Todes, die ich noch nicht verstünde, und sah stumm vor sich hin. Ich gebe Harveys Aussage zu Protokoll. Er sagte mir, dass die Bluebell gekentert sei, kurz vor Mitternacht, und dass er kein SOS hätte geben können, weil sie kein Funkgerät an Bord hatten. Er hätte einen Funkspruch durchgeben müssen. Wie ich Harvey kenne, hat er alles versucht. Harvey sagte mir dann, das Mädchen war nicht mehr zu retten. Harvey hat bestimmt alles versucht. Im Krieg hat er die Erfahrung gesammelt. Als er aus Korea zurückkam, war er ein richtiger Held. Ich war so stolz auf ihn. Vater sah stumm vor sich hin. Während Harvey pfiff, alle Maschinen flog, durch Maisfelder ritt, Vögel schoss, Gewehre prüfte, Segel nähte, eine Aufwartung machte, tagelang nicht da war, Mädchen von der Schule abholte, die Leute über sich reden ließ, allen Schießen beibrachte, schwimmen, ausziehen, anziehen, anfassen, loslassen. Manchmal wartete Mutter auf ihn und ich musste ins Bett, ehe er kam. Vielleicht war er dann so, wie alle sagten, die ihn liebten und nicht liebten. Im Schlaf nie ein Schwimmbad. Aber Flüge, dann gefiel er mir, wenn er Mutter nicht gefiel, wenn er mit Vater angeln ging in allen Bächen, sogar in der Provence, die wir besuchten, und ich nicht wusste, warum er dabei war, was ich nie wusste, weil er immer dabei war, sogar in Nice, in Grignan und in Varg, wo wir gesessen haben, und Harvey die blonde Frau wiedererkannte, mit den langen Haaren, den braunen Beinen, den groben Händen, der hohen Stimme, dem dicken Kamelhaarrock, den er kaufen wollte, den sie ausziehen musste in der Bar ganz hinten hinter dem Spiegel. Harvey sagte nicht gleich, dass er sie kannte. Frauen war nun mal seine Schwäche. Frauen war nun mal seine Schwäche. Ich habe mich nie um seine Frauengeschichten gekümmert. Er war ganz anders. Als er einmal in meiner Tasche Briefe fand, die mir ein Liebhaber geschickt hatte, ließ er mich schwer bezahlen. Bei Harvey musste man schon mal ein Auge zudrücken. Ich trag's ihm ja nicht nach. Dazu kann ich nur eins sagen. Als er seine Aussage beendet hatte, habe ich ihn gefragt, Sie haben auch Ihre Frau verloren? Er hat mir geantwortet, ja, ich habe meine Frau verloren. Und hat dabei gelächelt. Harvey hat die Frau nie ernst genommen. Das darf man aber nicht falsch verstehen. Sie sind ihm eben zugeflogen. Er hatte überall seine Freundinnen. In Miami hatte er die Tochter eines Senators, in Nizza war es eine Bardame. Sie erzählte, dass ihr Mann, ihr Vater, ihre Mutter, ihre Schwester mit einem kleinen Boot verunglückt wären. Auch Harvey wusste etwas davon, das sagte er aber erst hinterher. Hinter dem Spiegel sagte er nichts. Aber er kam mit dem Rock, er hatte ihn, er bezahlte viel. Mutter sprach kein Wort mehr. Vater hörte überhaupt nicht zu. Machte keine Front, ging nie hinaus. Harvey hatte unzählige Mästischblätter. Gegen Abend, am Morgen, mittags, nachts, wenn er weg war, sah man immer, wie schwierig es ist. Obwohl ich Harveys Aussage hatte, wusste ich nichts Genaues. Ich fragte mich immer wieder, was er wohl für ein Mensch ist. Aber ich brachte nichts Entscheidendes aus ihm raus. Von seinen Ehen hat er nichts erzählt. Nichts von diesem Autounfall. Er sprach vom Krieg in Korea. Er hatte Erfahrungen auf vielen Gebieten. Ich wundere mich, warum er kein SOS gegeben hat. Auf der Bluebell war alles in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Funkgerät ausfiel. Wenn ich nur wüsste, wer er war, würde ich nicht mehr an ihn denken. Nicht alt geworden. Zurückkehren. Zuhören. Wiedersagen. Weiter weggehen. Nicht davor stehen bleiben. Nie mehr wie im Schlaf mit ihm sprechen. Dicht an ihn herantreten. Schlagen. Es scheint, es sind Gründe da, die meine Meinung machen, aber ich weiß sie nicht. Sie verwischen, je mehr mir einfällt. Die jungen Leute zu Hause, den Krieg in albernen Liebesgedichten, Fußtritten, Golfspielen, Partys oder Geschwindigkeiten, herunterspülten, vergessen wollten, bewunderten, verdammten, erhofften, besiegten, nur nicht besprachen. Wir sprachen dann nur noch von diesem Schiffbruch. Aber wir konnten uns nicht klar machen, was da genau passiert war. Harvey war schon unten, wo Captain Vercue seine Aussage zu Protokoll nahm. Wir hatten die Leiche des Mädchens aus dem Revier getragen, gerade als Harvey raufkam. Er hat dagestanden wie ein Krieger, der vollkommen heil aus der Schlacht kommt. Und wir oder jemand oder niemand oder alle oder einige saßen dabei und dachten, das sei wirklich wesentlich, was Harvey von den Abschüssen erzählte. Denn er schoss gern. Und auch noch hinterher, wenn sie fielen, vom Stiel, vom Baum, wie ein Apfel. Oder dem Hai zuerst ins Auge. So grausam war er und wollte den 30-jährigen Krieg mindestens 2 oder 3 Mal im Jahr. Da sagte er zu Papa, der mit ihm bis nach Neufundland hinauffuhr und viele Gewehre mitnahm, die nie wieder mitgebracht wurden, irgendwo in die Hände gerieten, losgingen, blieben, Geld einbrachten. So oder so. Was weiß ich? Nichts weiß ich. Aber ich muss auch nichts wissen, denn niemand weiß etwas, alle wissen nichts. Ich habe gesagt, was ich für wichtig halte. Vielleicht hat es Ihnen geholfen. Lassen Sie das Mädchen reden, Herr Inspektor. Mutter bewegte sich, wenn sie aß. Harveys Bewegung war das Schießen. Die Bluebell, wenn sie schwamm. Brian, wenn er die Schule schwänzte. Mary Dean, wenn sie liebte. Und Vaters Bewegung hieß Schreiben. Und meine kleinen Hände und Glieder haben nur noch etwas Zeit zum Rudern. Und was ich sage, ist nichts Hörbares. Nur winzige, stumme Gedanken, die sich schon unter den Lippen verstecken. Wie meine Blicke unter den Lidern, meine Füße unter den Wellen. Harvey hat mir die Namen aller Vermissten gegeben. Aber er war nicht imstande, den des toten Mädchens zu sagen. Ich werde langsamer. Im Dunst. Das dort sind die Bahamas. Gelbe Ufer. Ich sagte zu Harvey, da stimmt doch was nicht. Und auch niemals Regen von dort. Ich sagte zu ihm, Julian, hör zu, warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Als wir ihn rausfischten, sagte er, er hätte eine fürchterliche Böe durchquert. Die Böe hätte den Mast durchschlagen. Dann sei das Meer hoch aufgeschäumt, mit haushohen Wellen. Er glaubt, es sei ein Orkan. In dieser Nacht war das Meer fast still. Wir waren draußen, um zu fischen. Es gab keinen Wind. Zuerst war es trostlos still. Der Leuchtturmwärter von Great Stirrup hatte ruhiges Fahrwasser gemeldet. Es gab ein Funkgerät auf der Bluebell! Wenn er Signale gegeben hätte, wäre er sicher bemerkt worden. Auch bei uns konnte von Sturm keine Rede sein. Die Fahrrinne war flach wie ein Brett. Wir fischten in dieser Nacht ohne die geringste Schwierigkeit, mit dem Wind zu bekommen. Harvey sagte mir, der Großmast sei in der Böe gebrochen. Durch seinen Sturz hätte er den Fockmast mitgerissen, der alle getötet oder schwer verwundet hätte. Tigerfelle vor dem Bett. In jeder Kajüte. Und Harvey schoss wütend um sich auf alle, die kamen. Doch, ich kam auch und auf mich schoss er nicht. Er beschwor mich zu schweigen. Aber er sagte mir, als das Boot kenterte, waren alle an Bord und zwischen die Trümmer geklemmt. Er war gut und böse zugleich, wie wir alle, denke ich. Bis so lange hatten wir einen schönen Namen. Arthur Dupereau, mein Vater, und Betty, meine Mutter, Brian, mein Bruder, Rin, meine kleine Schwester. Grüne Beine. Rin, die ich so gern hatte. Auch Mary Dean wird er umgebracht haben. Er sagte, an Bord sei ein Feuer ausgebrochen. Er habe die Feuerlöscher geleert, aber es sei nichts mehr zu machen gewesen. Er hatte eine Karbidlampe, aber an Bord sei niemand mehr zu finden gewesen. Er sagte zu mir, der Mast habe Mary Dean und Arthur Dupereau erschlagen. So etwas getan. Nein, nichts gibt es mehr. Zuerst, dann ferne, diese Spur, die wassertreibend, abgetrieben, die Linie der Küste, die unser Blut gesehen, hat es keinen Schrei gegeben. Als das Feuer ausbrach, seien alle von Bord gegangen. Zu mir sagte er, er habe den Kopf verloren und alles im Stich gelassen. Aber das Funkgerät war doch da. Warum hat er keine Signale gegeben? Das Nordwestfahrwasser der Providenz ist um diese Zeit voller Schiffe. Er hätte einen Funkspruch durchgeben können. Mit einem Gesicht wie ein Stein, der fiel. Seid alle still, hat er gesagt, ehe er kam. Waren wir ja nicht mehr froh. Er habe geschrien. Aber alle seien über die Reling geklettert. Nie mehr! Und so bekam er Wut, schlug alles in Stücke, zu Boden. Terry Joe war eine gute Schwimmerin, das kann ich bestätigen. Eine solche Böe hätte das Kind nie und nimmer auf diesem Floß überstanden. Ich gab nicht auf, wie er floh, zum Deck. Erreichte ihn schließlich, er würgte, schlug, schoss, eine nach dem anderen, bis alles vorüber war. Sie war intelligent. Sie konnte sich schon zurechtfinden, wenn es die Umstände erforderten. Harvey konnte keiner Fliege was zuleide tun. Und umfiel, aufstand, wegging, so schnell ich konnte nach unten, auch nach oben und irrte und ausglitt, fiel, aufstand, bis er ganz langsam hinter mir herkam, ganz leise, wie wenn nachts einer aufsteht, blieb stehen, schoss nicht, übergelaufen. Ich weiß nicht, was auf der Bluebell passiert ist. Aber der wahre Julian konnte das niemals getan haben. Ich traue ihm schon zu. Er war so eitel. Und er hat immer Geld dafür gebraucht. Ging plötzlich auf und davon. Nach oben. Weil, glaub ich, die Luft und das Schiff, das alt war, sank schon. Alle waren versichert. Das ist unumgänglich. Ich hatte die Versicherung vermittelt. Als Eigner des Schiffs bin ich dazu verpflichtet. Harvey hat ja alle seine Freunde hochversichert. Mary Dean hätte ihm $40,000 gebracht. Und da war das Floß. Das kleine, weiße Floß. Ich bin Inspektor Barber von der Hafenpolizei in Miami. Harvey war gestern früh von Nassau aus hier in Miami eingetroffen. Er stieg im Hotel Sandman ab. Um 11 Uhr schrieb er sich ein als Mr. John Monroe aus Tampa. Er schrieb noch einen Brief an seinen Freund James Boozer. Auf den Umschlag schrieb er: verbrennen und ins Meer versenken. Dann hat er sich mit einer Rasierklinge die Adern geöffnet. Was nicht etwas weiß, was etwas nicht weiß, ist nicht etwas, was etwas nicht weiß.